Ein Phänomen und eine Macht, die über Menschenherzen wacht, die dich im Kreise treibt und hetzt, die dich bewegt zu guter Letzt, die dich bestimmt, dir alles nimmt, dich auf Erfolg und Leistung trimmt. Ist allemal das Kapital. Es schleicht sich langsam in dein Denken, beginn dich vorsichtig zu lenken, umsorgt dich fast schon väterlich, du merkst es nicht, schon hat es dich. Wenn du nicht mehr von ihm lassen kannst, weil schon dein Pulsschlag Zahlen stanzt, hat's dich total, das Kapital. Doch es regiert auch manchmal äußerst zarte, und grad bei dem, der spöttisch drüber lachte, hat es sich oft schon eingenistet, ihn hinterrücks doch überlistet. Oh, dann wird's fatal, dann wird's fatal. Es gaukelt dir von Sicherheit was vor und macht sich in dir breit als der Garant des großen Glücks, denn es beherrscht sämtliche Tricks. Nennt sich den großen Wegbereiter, wird unerlässlicher Begleiter deiner Wahl. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, das Kapital, das Kapital. Oh, oh, oh, oh, oh, das Kapital, das Kapital. Seinem Einfluss wirst du bald erliegen, und um dich schließlich zu besiegen, raubt es mit Eleganz und Werf heimtückisch dir den letzten Nerv. Dabei wirst du schon bald gerissen, denn es betäubt auch dein Gewissen. Allemal das Kapital. Dann läufst du rum und bist schon tot, hast mit der Lüge keine Not. Taub ist die Seele, taub das Fleisch, in dem Bewusstsein, du bist reich. Doch tief im Innern bist du arm, schlägt dein Gewissen nicht Alarm. Fraß dich total, das Kapital. Oh, oh, oh, oh, oh. Das Kapital, das Kapital.